Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Anlässlich des 100. Geburtstags von Günter Eich haben sich Norbert Schäffer und 5 junge Regisseure der Herausforderung gestellt, Eichs Hörspielklassiker Träume neu zu inszenieren. Die sparsame akustische Inszenierung von Eichs heute noch aktuellen Visionen verstärkt ihre beklemmende Wirkung, welche bereits bei der Erstproduktion 1951 auftrat. Das belegt die Frühestwirkungsgeschichte, die Höreranrufe während der Erstsendung. Hans Schüttler hat sie in einer originellen Klangkomposition selbstreferenziell als Epilog und 6. Traum der Neuproduktion angefügt. Ein gutes und gleichermaßen fürchterliches, ein fürchterlich gutes Hörspiel. Am 1. Juni 1949 wurde in Dortmund ein Kind mit 2 Köpfen und 3 Armen geboren. Bei diesem Anlass wurde die Behauptung aufgestellt, die Missgeburten bei Menschen und Tieren hätten seit den Abwürfen von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und seit dem Atomversuch von Bikini zugenommen. Der zuständige Standesbeamte hatte indessen lediglich die allerdings schwierige Frage zu entscheiden, ob eine oder 2 Geburten zu registrieren waren. Der Atomversuch von Bikini fand am 1. Juli 1946 statt. Die Atombombe wurde unter Wasser zur Explosion gebracht. Es war bei Beginn des Versuches nicht bekannt, wie weit sich die Kettenreaktion fortpflanzen würde. Es wird in Zukunft die Aufgabe der Wissenschaft sein, experimentell festzustellen, unter welchen Umständen jegliches Leben auf der Erde unmöglich und damit die Wissenschaft überflüssig wird. Die Atombombe verhält sich zur Wasserstoffbombe wie eine Steinschleuder zu einem modernen Flakgeschütz. Ächtet deshalb die Atombombe. Im Handbuch für Stabsoffiziere, Ausgabe 1980, werden Sie folgende Sätze lesen. Der Abwurf von Bazillen über feindlichem Gebiet ist eine veraltete Kriegsmaßnahme. Sie ist nicht wirkungslos, kann aber nicht als kriegsentscheidend angesehen werden. Träume. Hörspiel von Günter Eich. Es war 4 Uhr nachts, als sie uns aus den Betten holten. Die Standuhr schlug 4. Du erzählst immer dasselbe. Das ist langweilig, Großvater. Aber wer war es, der uns holte? 4 Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? So wärmst du uns deine Vergangenheit jeden Tag auf. Sei still und schlaf. Aber wer waren die Männer? Gehörten sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform, die ich nicht kannte. Es war eigentlich keine Uniform, aber sie hatten alle 4 die gleichen Anzüge. Ich glaube bestimmt, dass das die Feuerwehr war. Das sagst du immer. Aber warum sollte einen die Feuerwehr nachts aus dem Bett holen und in einen Güterwagen sperren? Das ist doch nicht merkwürdiger, als wenn es die Polizei gewesen wäre. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das Leben, das wir bis zu jenem Tag geführt hatten, das war eigentlich viel merkwürdiger. Weiß Gott, das muss ziemlich merkwürdig gewesen sein. Am Ende ist das Dasein im Güterwaggon das Gewöhnliche. Still! Das darfst du nicht sagen! Ja, seid still da! Dieses dumme Geschwätz. Komm her, Gustav. Wärme mich. Ja. Es ist kalt. Rück auch näher, Alte. Ich da.

Ja, bitte. Wer ist denn dort, bitte? Wer ist denn dort, bitte? Ja. Was möchten Sie, bitte? Ja, bitte. Ja, ja, ich höre zu. Ja, danke, bitte. Auf Wiederhören. Böning? Nein, ich höre gerade zu. Was ist denn damit? Was möchten Sie? Wie kommen Sie darauf? Warum? Böning? Noch 12 Minuten. Böning? Das heißt Träume. Das heißt Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Träume. Mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon wieder im Rundfunk. Das ist zum Kotzen. Hängen sich Ihre ganzen Hörspiele an Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Das entspricht einer Geschmacksverirrung, die Sie sich wieder leisten. Das spottet jeder Beschreibung, dem Brief feuchtet. Sie denken Skandal, sowas. Katastrophal. Schweinemäßig ist das. Ja, also das entspricht ja kaum irgendeinem mitteleuropäischen Geschmack. Sagen Sie mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon? Das ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bitten. Schweinemäßig ist das. Das ist ja nicht zu glauben, was Sie dem Publikum bitten. Kinderverkauf, Kinderbetäubung, heißt, dass die Polizei da mal einschreitet. Es ist vor, so hart, den Boden aus. Ich verstehe so etwas nicht. Ich kann Ihnen sagen, wir werden entsprechende Schritte unternehmen bei den Zeitungen, dass so ein Kram vorher zensiert wird. Dass die Polizei da mal einschreitet. Ich verstehe so etwas. Katastrophal. Eine höchste Zeit, dass die Polizei da mal einschreitet. Ist ja Gold, dass ich ja dem allgemeinen Polizei benachrichtigen.

Träume, Hörspiel von Günter Eich. Es sprachen: Erster Traum, Lukas Ammann, Barbara Auer, Christine Oesterlein, Franziska Trede und Jens Wawritschek. Zweiter Traum, Lukas Adelmann, Céline Fontange, Oliver Mallison, Leslie Malton und Felix von Manteuffel. Dritter Traum, Birger Frese, Isabel Giebeler, Susanne Lothar, Astrid Meierfeld, Sebastian Moske, Gabriel Rodriguez Silvero, Theresa Rose, Bernhard Schütz, Jakob Leo Stark und Douglas Welbart. Vierter Traum, Olajide Akinyosoye, Andreas Fröhlich, Uma Keuter und Udo Wachtfeitel. Fünfter Traum, Klaus Dittmann, Tina Engel, Anna Kubin, Hans Löw und Uli Plessmann. Einleitungs- und Zwischentexte, Anne Weber und Jürgen Hensch. Musik, Joe Ambros, Marcio Doktor, Martina Eisenreich, Thomas Leboeck und Philipp Schaufelberger. Sowie Träume 1951, ein musikalischer Epilog von Hans Schüttler. Ton und Technik, Christian Alpen, Gabriele Beer, Rudolf Grosser, Sabine Kaufmann, Angelika Körber, Peter Kretschmann und Katja Zeidler. Regieassistenz, Katrin Albinus, Ilka Bartels, Simon Jaspersen, Stefanie Philips und Stefanie Porat-Walsch. Regie, Beate Andres, Simona Rieser, Norbert Schäffer, Alexander Schumacher, Bernadette Sonnenbichler und Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2007.